Anoint you! Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Die Hände der Jean-Marie. Jean-Marie hat kräftige Hände, braun gegerbt vom Sommerwind, bleich, als ob den Tod sie fände. Ob's Joannas Hände sind? Wurden dunkel, die durch weiche Cremes im Dienst der Lust allein? Tauchten etwa sie im Teiche heitern Mondlichts tändelnd ein. Roten, nippend von Barbaren, himmeln sie auf sanften Knie. Rollten sie vielleicht Zigarren? Tauschten Diamanten sie? Rankten sie um der Madonnen heiße Füße welkes Gold? Schwarzes Blut der Belladonnen durch die Adern brennend rollt. Diese Radiosendung will sich mit Musiktheater beschäftigen. Es soll um eine Oper gehen, genauer um eine szenische Aktion. Was ihr hier zum Einstieg gehört habt, war der Beginn des Gedichtes »Die Hände der Jean-Marie« von Arthur Rimbaud. Eine Zeile dieses Gedichtes war titelgebend für die szenische Aktion des italienischen Komponisten Luigi Nono »Al gran sole carico d'amore«, auf Deutsch »Unter der großen Sonne von Liebe beladen« oder »In der großen Sonne voll von Liebe«. In dieses Stück von 1975 sollte in dieser Sendung eingeführt werden. Dabei ist klar, die kommende Stunde will und kann dazu anregen, die Al gran sole zu hören. Aber, auch wenn hier einige Ausschnitte zu hören sein werden, diese Sendung ersetzt nicht das vollständige Hören und die Sendung kann und will das Stück nicht nacherzählen. Mehr noch, in der Al gran sole greifen visuelle und akustische Ebene, Licht und Choreografie ineinander, Schauspiel und musikalisches Geschehen sind nicht voneinander zu trennen. Diese Sendung ist daher als Anregung zu verstehen, sich Luigi Nonos Stücke anzusehen, wann immer sie inszeniert werden. Hier soll es unterdessen auch gehen um die Revolution und ihre Niederlage, um das Scheitern und die Frage, wer den Toten gedenkt. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Luigi Nono ist zunächst ein Vertreter der neuen Musik in der Nachkriegszeit. 1924 in Venedig geboren, lernt er ab 1941 Komposition. Nach 1945 nimmt er Kontakt zu wichtigen Vertretern der neuen bzw. der seriellen Musik auf, lernt bei Hermann Scherchen, arbeitet mit Karl-Heinz Stockhausen und Pierre Boulez zusammen und nimmt an den Darmstädter Ferienkursen für neue Musik teil. Aber Luigi Nono ist auch ein politischer Mensch. Er ist geprägt von der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und der Resistenza. 1952 tritt er der Kommunistischen Partei Italiens bei. Er bleibt bis zu seinem Lebensende Mitglied des PCI, auch wenn er innerhalb der Partei eine Sonderrolle einnimmt. Luigi Nonos Werk ist von politischer Auseinandersetzung geprägt. Nie lässt er seine Arbeit aber von äußerlich formalen politischen Vorgaben bestimmen. Dabei spielen die Vergangenheit des Nationalsozialismus, die Gegenwart faschistischer Regime in Europa und die heftigen Klassenkämpfe in Italien in seinen Stücken immer wieder eine Rolle. Das Stück Al Gran Sole Carico d'Amore von 1975 ist nach Intoleranza 1960 die zweite große musiktheatrale Komposition von Luigi Nono. Also Nono hatte sich immer viel mit dem Musiktheater beschäftigt und hat da viele Ideen gesammelt. Immer wieder gab es Anläufe und vieles ist dann nicht zustande gekommen. Aber dadurch hat sich so über die Zeit viel Material angesammelt. Und in Al Gran Sole findet sich auch viel von Sachen, die er auch schon in den 60er Jahren so sich angeschaut hat oder entwickelt hat. Und dann hat er für Al Gran Sole mit dem russischen Regisseur Juri Lubimov zusammengearbeitet. Und die haben sich so zwischen 1972 und 1974 auch längere gemeinsame Arbeitsphasen gehabt. Und daraus ist dann das Stück entstanden. Das sagt Irene Lehmann. Sie hat sich intensiv mit dem Werk von Luigi Nono auseinandergesetzt. 2019 veröffentlichte sie ein Buch mit dem Titel »Auf der Suche nach einem neuen Musiktheater – Politik und Ästhetik in Luigi Nonos musiktheatralen Arbeiten zwischen 1960 und 1975«. Eine politische Dimension wurde bei der Uraufführung bereits in dem Moment deutlich, in dem das Publikum die Zuschauerränge betrat. Das Orchester befindet sich in Bewegung. Sichtbar für das Publikum bereiten sich Choreografen und Sängerinnen auf die Inszenierung vor und es ertönt Nonos Tonbandkomposition Como una ola de fuerza y luz. Dieses Stück ist dem chilenischen Dichter Luciano Cruz gewidmet. Und damit ist eigentlich diese Situation in Chile angesprochen, wo es ja den Militärputsch gab. Pinochet kam an die Macht und Allende wurde abgesetzt und ermordet. Und dieses Ereignis war für die internationalistisch ausgerichtete Linke, wo Nono auch schon sich stark mit engagiert hat, ein totaler Schock gewesen. Also dass da quasi ein sozialistisches Regime so auch mit äußeren Kräften, auch mit der Unterstützung der USA halt einfach gestürzt wird und ein faschistisches Regime installiert wird. Und ja, das schloss an andere Ängste in dieser Zeit, die es in Italien und auch Deutschland gab, dass quasi über Notstandsgesetze eigentlich demokratische Rechte ausgehöhlt werden, dass es so ein Scheitern auch dieser 68 und 69 Höhepunkt der Studenten- und Arbeiterbewegungsaufstände gab, also dass das alles niedergeschlagen werden sollte und die Angst vor erneuten faschistischen Regimen, die war sehr präsent. Hände, Fliegen zu verjagen, surrend blau im Morgenrot, die sich an den Nektar wagen. Hände, filternd Gift und Tod. Als sie sich gestreckt, welch Feuer fiel auf ihre Glieder her. Traum aus Asien, ungeheuer, Zion oder Kängawer. Windeln augenloser Kinder wuschen diese Hände nie. Nicht Orangensaft noch blinder Götzenglaube bräunte sie. Es sind nicht Cousinchens Hände, nicht der Waldarbeiterin. Teerschwarz durch des Meilers Brände und der Sonne trunkenes Glühen. Die Schönheit setzt sich der Revolution nicht entgegen. An dem Stück Al Gran Sole hat Luigi Nono von 1972 bis 1975 gearbeitet. Es ist ein Stück, das versucht, alle Mittel der Oper auszuschöpfen, und es ist doch keine klassische Oper, eher szenische Aktion, wie Nono es selbst nannte. Wie einige andere Arbeiten von Nono sorgte Algranzole für einen Skandal. Und das bereits vor der Uraufführung im April 1975. In der Tat, also Nono hat irgendwie das geschafft, dass es um seine Stücke wirklich viele Skandale gegeben hat. Und da ist, glaube ich, auch seine Art, dass er diese Inhalte auch zur Darstellung bringen wollte, die ihn beschäftigt haben. Und das aber zusammen mit den Kulturinstitutionen, also wo, die man ja einfach auch braucht, um sowas Großes wie eine Oper zu verwirklichen, dass das dann teilweise auch da zum Knirschen gekommen ist und so auch ein Teil dieser vielen Scheiternden, also des Scheiterns erklärbar ist, was damit ja auch ein kulturpolitisches Scheitern ist und nicht ein persönlich ästhetisches oder so. Und für die Algranzole, die sollte ja an der Scala, oder die wurde dann auch in der Scala in Milano aufgeführt. Mailand war damals eine rote Regierung und der Intendant der Scala wollte auch einfach mehr neue Musik in das Opernhaus holen, wollte auch andere Publikumsschichten haben. Also es gab dann auch einfach eine Art von Preispolitik, dass das sich auch Studierende und Arbeiterinnen leisten konnten. Zusammenarbeit mit Gewerkschaft, Arbeiterbildungssachen, solche Dinge. Und also das war so, ich glaube, dass die Skandale, die rund um Algranzole entstanden sind, die stehen auch im Kontext mit diesen kulturpolitischen Verwerfungen, also wo dann quasi diese Oper auch ein bisschen so ein Kristallisationspunkt wurde. Denn natürlich wollten die Christdemokraten, also die eher konservativen Parteien, nicht eine rote Kulturpräsenz und Politik haben. Und insofern gab es auch einen gezielten Skandal gegen diese Oper aus dieser konservativen Richtung, wo einmal die Kosten total übertrieben wurden und zum anderen wurde das Gerücht produziert, Nono wolle rote Fahnen von der Scala hängen. Und das wurde dann abgeleitet dadurch, dass Textzeilen aus Bandiera Rossa in der Oper aufscheinen. Und genau, insofern wurde dann, oder auch Nono wollte mit der Scala die Erstürmung des Winterpalais reinszenieren. Also da waren den Fantasien keine Grenzen gesetzt. Genau, und das blieb eigentlich auch die Konstellation, dass vielleicht, also so ein Skandal verweist ja immer auf tiefer liegende Konflikte. Das ist ja quasi nur so eine Eruption an der Oberfläche. Und vielleicht geht es wirklich darum, dass da ein bürgerliches Haus mit diesen Arbeiterthemen oder auch, dass das Publikum sich änderte an der Art und Weise. Und ansonsten ist ja die Scala wirklich auch so ein Elfenbeinturm, also so Splendid Isolation der bürgerlichen Kunst, die da auch ein bisschen gefeiert und erhalten wird. Also dass auch da eine Klasse unter sich bleibt, um es anders zu sagen. Und dass das auf einmal so aufgebrochen wurde und da auch die Studenten und Arbeiterinnen, die natürlich nicht im Abendkleid und Anzug erscheinen, sondern irgendwie auch anders, war auch ein großes Thema zahlreicher Premierenberichte über diese Oper. Genau, dass auf so einer Ebene was passiert ist und dann ja schließlich auch das mit der Unverständlichkeit der Texte, also dass man, so wie ich das beschrieben habe, viel in so einem musikalischen Gefüge ist manchmal im Hören erahnbar, diese ganzen revolutionären Lieder oder auch Parolen und so, und oft aber auch geht es halt unter im ganzen Schlachtgetümmel, könnte man sagen. Und dann wurde ihm halt interessanterweise besonders von den rechten Tageszeitungen vorgeworfen, dass doch aber so eine Agitation des Proletariats nicht gelingen könne. Und auf der anderen Seite aber von den eher linksgerichteten Zeitungen wurde das schon so gesehen, dass er in dieser Collage eigentlich wirklich da auch diese verschiedenen Stimmen hörbar macht. Dem Vorwurf der Unverständlichkeit begegnete Nono durch verschiedene Veranstaltungen, in denen die Beteiligten inhaltliche und ästhetische Aspekte des Stücks erklärten und zur Diskussion stellten. Zur Öffnung der sonst so distinguierten Oper wurde auch mit Gewerkschaften und Schulen zusammengearbeitet. Algranzole Carico d'Amore setzt sich mit verschiedenen Stationen der Revolutionsgeschichte auseinander. Im Zentrum stehen zunächst die Pariser Kommune von 1871 und ihre blutige Niederschlagung. Diese Erfahrung spannt den Hintergrund auf, vor dem dann weitere Ereignisse verhandelt werden. die russischen Revolutionen von 1905 und 1917, Klassenkämpfe im Turin der 1950er Jahre, die kubanische Revolution, die Erfahrung des Vietnamkriegs. Genau, das Stück ist eigentlich so strukturiert, dass im Zentrum steht ein Sopranquartett, die auch als einzelne Stimmen und gemeinsam und dann sozusagen auch in Kommunikation mit dem Chor stehen. Also auch der Chor hat eine ganz wichtige Rolle, denn da ist die Textgrundlage auch aus dem Stück von Bertolt Brecht, Die Tage der Pariser Kommune, wo es ja so ein auch immer wieder dieses Entscheiden und jetzt werden Beschlüsse gefällt und jetzt wird irgendwie die Pariser Kommune organisiert sich selbst. Und das ist aber nicht das, womit das Stück startet, sondern das Stück startet tatsächlich mit einem Bild, was auf abstrakte Art und Weise diese Erschießung der Kommunarden evoziert. Und zwar ist ein Teil des kleinen Chors, der dann auf so großen Holzplanken befestigt ist und die liegen flach auf der Bühne, während die vier Frauen eigentlich da sitzen und den Beginn singen. Dieses statische Bild am Anfang gerät dann in Bewegung. Diese Holztafeln werden aufgerichtet und werden zu Barrikaden quasi umfunktioniert und heben sich dann auch ganz, sodass die Bühne frei wird, um da wirklich die sozusagen Besetzung von Paris zu feiern und quasi die vorherigen Einschränkungen verschwinden. Ja, Paris wird ja niedergeschlagen, zusammen mit deutschen und französischen Truppen. Und dann folgt eben die Erschießung der Kommunarden ganz am Ende. Es ist aber auch in diesem Teil schon so, dass, also da ist dann die Figur, die zentrale Rolle spielt, ist dann Louise Michel. Also das ist auch wirklich vielleicht nochmal hervorzuheben, dass Nono da jetzt auch einfach Frauen ins Zentrum stellt und auch das vielleicht in Bezug auf die Zeit, wo einfach nochmal eine Reflexion, dass die ja auch einfach auch zu all diesen Kämpfen beigetragen haben oder auch Subjekte in diesen Kämpfen sind. Ja, Louise Michel, und sie hat eine große Rede, die sie ja auch zu ihrer Verteidigung hält und eben sagt, dass es richtig gewesen ist, was sie getan hat. Sie wird ja dann verurteilt und ins Exil geschickt. Thank you. Ich will mich nicht verteidigen, noch will ich verteidigt werden. Ich gehöre mit Leib und Seele der sozialen Revolution und erkläre, dass ich die Verantwortung für alle meine Taten übernehme. Man sagt mir auch, ich sei eine Komplizin der Kommune. Selbstverständlich, ja, da die Kommune vor allem die soziale Revolution wollte und die soziale Revolution mein innigster Wunsch ist. Ihr werft mir vor, an der Ermordung der Generäle teilgenommen zu haben. Darauf antworte ich, ja, wenn ich in Montmartre gewesen wäre. Wenn ich in Montmartre gewesen wäre, als sie kamen, um auf das Volk zu schießen, so hätte ich nicht gezögert, auf jene schießen zu lassen, die solche Befehle erteilen. Was den Brand von Paris betrifft, ja, ich war beteiligt. Ich wollte den Versailler Eindringlingen eine Flammenbarriere entgegenstellen. Ja, und der zweite Teil endet dann damit, dass die Pariser Kommunaden erschossen worden sind. Und das wird immer als, also aus den ganzen Zeitungsrezensionen geht hervor, dass das ein unglaublich beeindruckender Moment in diesem Stück war, dass quasi aus dem Orchestergraben erschallen Klänge, die so sind wie, als würden wirklich die Schüsse fallen und dann in 5 Schusssalven sinken diese Reihen von Menschen, also der Chor sinkt dann so nieder. Und dann werden die aber alle wieder aufgerichtet in so einer Art von Diagonale im Raum mit einem Licht, was da drauf fällt und immer heller wird. Und dann singen die eben einen düsteren Choral mit der Aussage, dass sie jetzt eigentlich trotzdem nicht tot sind und wiederkehren werden. Also nicht im Sinne von Zombies, sondern eher im Sinne von einem historischen Subjekt, was so nicht niederzukriegen ist. Wenn ich zum schwarzen Friedhof gehe, Brüder, werft auf eure Schwester wie eine letzte Hoffnung rote, erblühende Nelken. Wir werden wiederkehren, als Menge ohne Zahl. Heute erblühe im Schatten der schwarzen Gefängnisse, blühe neben dem schwarzen Gefangenen und sag ihm, dass wir ihn lieben. Wir werden kommen auf allen Wegen, rächende Gespenster aus dem Dunkel. Sag ihm, dass in dieser schnellen Zeit alles der Zukunft gehört. Wir werden kommen, einander die Hände haltend. Sag ihm, dass der Sieger mit der bleifarbenen Stirne eher als der Besiegte sterben kann. wallend wie im Schmelzbad Eisen, Feind dem Fieber, das sie quält, singt ihr Fleisch nie das Eleison, nur die Marseillaise zählt. Diese Hände drückten eure Hälse zu, ihr noblen Frauen, brächen das infame, teure Händchen, euch so zart zu schauen. Dieser Hände Liebesglühen wird der Lämmer Hirn befreien, und der Sonne große Rubin ist ihr Ring und Edelstein. Braun vom Mahl des Volks, wie Brüste, die das gestern sacht verbrennt, solcher Händerücken küsste stolz der Insurgent. Voller Liebe in der Sonne sind sie bleich und eine Zier. Sie tragen der Gewehre Bronze durchs Paris, das rebelliert. Jean-Marie hat starke Hände, dunkle Hände, die der Sommer gerbte. Die Spuren von Arbeit bräunten sie wie eine alte Brust. Der Rücken dieser Hände ist es, den jeder stolze Rebell küsste. Jean-Marie hat starke Hände, dunkle Hände, die der Sommer gerbte. Ach, bisweilen, o geheiligte Hände, schreien an euren Gelenken, ihr Hände, die wir küssen, ewig berauscht. Eisenketten aus hellen Ringen, dunkle Hände, die der Sommer gerbte. Sie erblassten die Wunderbahn unter der großen Sonne von Liebe beladen, durch die Maschinengewehre, überall im aufständigen Paris. Das Stück Al Gran Sole Carico d'Amore von Luigi Nono verarbeitet die Ereignisse, die es behandelt, nicht zu einer linearen Erzählung. Es ist vielmehr eine szenische Montage, die eine fiktive Ebene der Gleichzeitigkeit herstellt. Es werden ausschnitthafte Schlaglichter auf die Geschichte geworfen und die Fragmente dieser Geschichte treten in eine Konstellation. Es entsteht ein Raum, in dem die Gegenwart der Angelpunkt ist und das Bewusstsein die Ordnung bestimmt. Strukturiert wird das Geschehen dabei von mindestens 4 Frauenfiguren, die sich in den verschiedenen Zeitebenen bewegen. Louise Michel, die an der Pariser Kommune teilnahm, die Mutter aus dem Roman von Maxim Gorki und dem gleichnamigen Stück von Bertolt Brecht, für die der Aufstand von Petrograd den Hintergrund bildet, Tamara Bunke, die in Argentinien und Bolivien mit der Guerilla kämpfte, Deola, eine Figur aus den Romanen Cesare Paveses, die auf die italienische Resistenza verweist. Luigi Nono hat dabei bewusst auf die Erfahrung von Frauen zurückgegriffen. Als selbst aus der Revolutionsgeschichte Verdrängte sind sie besonders mit dem Unabgegoltenen der Revolutionen verbunden. Louise Michel, Tamara Bunke und die Mutter treten in eine Kommunikation mit der revolutionären Vergangenheit. Der Dialog mit den Toten spiegelt sich auch im düsteren, gespensterhaften der musikalischen Gestalt von Algranzole. Ja, das ist tatsächlich wirklich eine ganz spannende Dimension nochmal, auch mit diesem, also weil das so ein Punkt ist von Nono, dass er auch diese Toten aus quasi revolutionären Kämpfen, an die zu erinnern, beziehungsweise auch, das ist vielleicht noch ein anderer Abzweig, aber auch die Toten von Auschwitz, dass das auch für ihn so eine Rolle spielt, diese Stimmen auch irgendwie wieder hörbar zu machen. Und das ist ja schon bei seiner frühen Komposition mit dem Canto Sospeso, wo er die Briefe von jungen Menschen, die in Lagern drin waren und noch einmal schreiben konnten, dass er die irgendwie da auch vertont. Und das heißt, da ist so dieses, die Dokumente aufbewahren und die Wichtigkeit der Geschichtsschreibung und des Eingedenkens, das steckt da alles mit drin. Das Geisterhafte hat natürlich noch die zweite, also dieses zweite Moment, eine Komposition, die auch in Teilen in Algranzole wieder aufgenommen und verwoben wird, ist eine frühere Komposition von ihm, mit das ein Gespenst geht um, also die wirklich dieses Marx-Zitat, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Und das bleibt eben auch präsent über diese Verknüpfung der unterschiedlichen Revolutionen und Kämpfe auch über diese Zeit hinweg, also diesen Zeitraum von der Pariser Kommune bis zur kubanischen Revolution, um das einmal so einen Rahmen zu setzen, dass er sich daran versucht. Dafür spielt tatsächlich das Tonband eine große Rolle und die Verbindung von vorher aufgenommenen Geräuschen und Stimmen, also auch Gesang, wird vorproduziert mit denselben Interpretinnen, die dann auch auf der Bühne erscheinen. Und das wird dann gerade in diesen Chorsequenzen immer gedoppelt, also dass man sowohl das Tonband hört, als auch die Live-Singenden und dass so eine Interaktion zwischen diesen, damit auch von verschiedenen Zeitebenen im Klang, im Hören ergibt. Und natürlich auch eine Dislozierung im Raum, also dass die Stimmen dann eben gar nicht mehr an Körper gebunden sind, sondern auch durch das Tonband und die Lautsprecher aus verschiedenen Orten hörbar werden können. Eine Besonderheit von Al Gran Sole besteht darin, dass die revolutionären Frauenfiguren nicht einfach je von einer einzelnen Solistin stimmlich repräsentiert werden. So wird der Text von Louise Michel nicht nur vom Solosopran gesungen, sondern auch von vier weiteren Sopranen und vom Chor. Auf diese Weise werden die Einheit der Bühnenfiguren, die Einheit von Rolle und Darstellerin, aufgelöst. Dadurch, dass die Bühnenfiguren mehrfach besetzt sind, wird ihnen Facettenreichtum verliehen. Zweifel und innere Konflikte kommen zum Ausdruck. Ja, das ist tatsächlich, finde ich, auch ein ganz interessantes Stilmittel, sodass man eine Figur von mehreren Darstellerinnen spielen lässt. Und das sieht man ja manchmal auch in der Theaterbühne. Und eine Möglichkeit, die das eröffnet, ist halt, dass man unterschiedliche Aspekte einer Person oder einer Figur nochmal so auffaltet. Unterschiedliche emotionale Zugänge zum Beispiel oder so. Und das ist so eine Art von Multiperspektivität, die nur interessiert als ein Blick auf Geschichte. Also er macht ja auch diese, arbeitet ganz viel mit dokumentarischen Materialien, dann aber auch literarischen Verarbeitungen. Da sind auch Zitate von Marx oder Lenin in der Al Gran Sole, gerade zur Pariser Kommune. Aber jetzt waren wir bei den Frauen. Also zum Beispiel gibt es dann Louise Michel und dann gibt es eigene Texte von ihr und ein Gedicht von Rimbaud über sie. Und das wird dann aber auch schon wieder gegengeschnitten. Es ist vielleicht genau so, vielleicht ist der Filmschnitt oder die Montage da auch ein Moment, woran man sich das vorstellen kann. Genau, was gegengeschnitten wird, wird das dann auch da schon Teile von Tanja Bunke, die mit in der polivischen in dieser Gruppe um Che Guevara mit unterwegs war und die dann auch so ihre Zweifel an, ist das jetzt ein sinnhaftes Tun, was wir da gerade machen im bolivischen Urwald, dass das dann da auch wieder direkt gegengeschnitten wird und insofern hat man die Möglichkeit, auch diese ambivalenten Gefühlslagen oder Situationen sichtbar zu machen. Und das war ja sowohl für Lubimov als auch für Nono ein ganz wichtiges Moment, dass die eben nicht diese heroischen Revolutionsfiguren da aufstehen lassen wollten, sondern das wirklich nochmal auch zur Disposition stellen und da dieses Eingedenken und gegen so einen bestimmten Triumphalismus auch von den KPen, also die so sich, ist doch alles toll, wir sind irgendwie stetig auf dem Weg zur Weltrevolution und an einem Moment, wo das halt auch diese Hoffnungen sich eigentlich langsam zerschlagen. Ja, und Nono geht dadurch über dieses Stimmliche und mit den Sängerinnen dann noch einen Schritt weiter auch, also dass das eigentlich dann so ein Geflecht auch wird zwischen diesen Einzelmomenten und er das nicht einzelnen Sänger, Darstellerinnen zuweist, sondern, wie du gesagt hast, eigentlich diese vier zusammen dann da auch etwas darstellen oder singen können und dann auch wieder auch Texte an den Chor übergegeben werden, sodass da ein Geflecht von Stimmen entsteht. Das ist wirklich interessant, weil dadurch eine Verschiebung in beide Richtungen geschieht. Also einmal, wie ich gesagt habe, wenn dann Tanja Bunke mit ihren Zweifeln auftritt, dann eigentlich dieses Individuelle, wie kann sich eine Person auch fühlen in so einer Situation, worüber denkt die nach? Und auf der anderen Seite hat man diese revolutionäre Figur aber auch als eine, die ganz viele Interessen vertritt, die überindividuell sind, also die dann eher kollektive Interessen auch sind. Nono entwickelt dieses Modell zusammen mit dem Schriftsteller Giuliano Scabbia für das Diario Italiano-Projekt. Da gibt es 5 Frauenfiguren. Das ist dann eher noch im Arbeitskampf situiert und verortet. Und da geht es auch darum, einerseits hat man biografisches Material. Wie geht es, also was sind Frauenbiografien so in so einem Arbeiterinnenkontext? Die sammeln Material und das wird dann ineinander geschichtet. Und dann letztlich geht es aber auch darum, dann wieder unterschiedliche Positionen, also auch affektive Dimensionen, wie jetzt halt der Zweifel oder der Zorn. Oder für Nono ist dann auch das Bewusstsein ein solcher Zugang eben. Und das ist ja auch ein Teil der Oper, einfach mit Gefühlen und Affekten zu arbeiten. Wird mein Name eines Tages nichts sein? Wenigstens Blumen, wenigstens Gesänge. Wie soll mein Herz handeln? kommen wir vergeblich zum Leben, zum Blühen auf die Erde. Vielleicht vergeblich? Algranzole ist nicht auf seine musikalische Gestalt zu reduzieren. Es besteht in einer polyphonen Zusammenwirkung aller medialen Ebenen. Da ist das Bühnenbild mit seinen bewegbaren Elementen, da sind Licht, Schatten und Projektion, da sind die Handlungen von Sänger und Chor, die choreografische Aktion, Elemente von Ballett, da ist das Akustische, unterteilt in Orchester, Gesang und Tonband. Für diese enge Verzahnung aller Elemente ist es erforderlich, dass alle Beteiligten künstlerisch eng zusammenarbeiten. Es geht um einen kollektiven Prozess. Dabei bemühte sich Luigi Nono immer wieder auch um eine internationale Zusammenarbeit, bei Algranzole etwa mit dem russischen Regisseur Juri Petrovich Ljubimov. Juri Ljubimov war Leiter des Taganka-Theaters in Moskau. Das war so das Theater, was am weitesten experimentell arbeiten durfte, trotzdem auch immer von strenger Zensur bedrängt. Und die Zusammenarbeit konnte auch nur dadurch gelingen, dass Nono auch seine Parteigenossen aus der KPI, dass die sich für ihn eingesetzt haben, dass Ljubimov eben ausreisen darf und dass diese Zusammenarbeit stattfinden kann. Genau, er hat zusammengearbeitet mit dem Bühnenbildner David Borowski und dem Choreografen Leonid Jakobson. Das heißt, das ist so auf der Bühne, auf der Seite der Gestaltung des szenischen Geschehens wirklich auch dann da nochmal eine Zusammenarbeit dieser weiteren Leute. Und Ljubimov ist wirklich bekannt dafür, dass er genau dieses, was ich geschildert habe mit diesen Holztafeln, dass die einerseits sind sie diese Totenbetter und dann werden sie aufgerichtet und können zu Barrikaden werden und am Anfang des zweiten Teils können sie dann noch so Werkbänke sein. Also diese mit ganz einfachen Mitteln, aber immer wieder mit so raumgestaltenden Elementen, dass die immer wieder eine neue Funktion erhalten. Dafür ist er eigentlich bekannt, dass er ganz stark so mit Bühnenelementen gearbeitet hat. Algranzole behandelt nicht nur historischen Stoff, Auch in der Gesamtgestalt der Inszenierung finden sich zahlreiche Bezüge auf ästhetische Konzepte, die entscheidend sind für das Verhältnis von Politik und Ästhetik. Das ist zum einen auf jeden Fall die russische Avantgarde, also gerade mit diesem, wie wird mit dem Bühnenraum umgegangen, gerade die dreidimensionale Nutzung, die wurde eigentlich in den 20er Jahren, so gerade mit Meyerhold und seiner Bühnenbildnerin Lubov Popova entwickelt und viele andere natürlich auch. Und da die Einbeziehung des Stadtraums spielt da drin auch eine Rolle. Ja, und diese Lichtsachen, dann spielen dann auch Sachen von der Laterna Magica eine Rolle. Das sind so Inszenierungsstrategien, die sind eigentlich ja alt. Also das sind die Schattenspiele, sind eigentlich auch so chinesisches Schattentheater. All diese ganz alten, traditionellen Theaterformen spielen da mit rein. Und das wird eben dann in den 60er Jahren mithilfe von Fernsehtechnik und so Projektionen, Lichtprojektionen erweitert. Und dafür war auch die erste Oper, die Nono gemacht hat, Intoleranza, mit dem tschechischen Bühnenbildner Josef Svoboda, auch schon ein ganz wichtiger Schritt. Und eben bei Lubimov findet er dann eine ähnliche Art zu arbeiten, dass eben auch so zum Teil so wie kinematografische Räume entstehen, also so, dass man so durch Licht wirklich einzelne Teile auf der Bühne auch so Details nochmal so hervorgehoben werden. Und darüber hinaus vielleicht noch ein wichtiger Bezugspunkt auch Umgang mit den Mitteln des Theaters, wie Brecht und Pescator sie beschreiben, also diese Idee des epischen Theaters, dass man auch die Bühnenmittel, die Konstruiertheit immer auch sichtbar macht. Und deshalb sieht man auch die Scheinwerfer sind sichtbar, diese Gehänge, dieses eher minimalistische Bühnenbild auch, wo jetzt nicht eine Situation ausgestaltet wird. Eigentlich kann man da sehen, Nono hat ja immer sehr stark mit anderen zusammengearbeitet, um da eigene visuelle oder Theaterideen mit reinzuziehen. Also er hat seine eigenen Ideen gehabt, aber er hat tatsächlich für die Umsetzung dann doch immer eher sich Leute gesucht, die in einem ähnlichen ästhetischen Kontext sich verorten und da auch einfach eine geteilte Verantwortung dann, also denen auch eine künstlerische Verantwortung gegeben. Das war auch für ihn total wichtig, also diese Art des Arbeitens. Ganz wichtig, dieses Kollektive in dem Prozess. Und auf der Ebene auch eine polyphone Kompositionsgedanken umzusetzen, irgendwie in der Beziehung zwischen Theater und Bühne. Und da gibt es zum Beispiel auch im ersten Teil von Algranzole gibt es Passagen, in denen die Bühne eigentlich dunkel ist und nur das Orchester Passagen spielt, also die dann auch als Reflexionsmomente gekennzeichnet sind. Und im zweiten Teil ist eben die Bühne viel stärker, also hat ein viel stärkeres Gewicht. Und das sieht man eben auch in den Kompositionsskizzen, dass es da Passagen gibt, wo Nono sagt, so ja, bestimmte musikalische Passagen, das hängt dann davon ab, wie lange das szenische Geschehen sein soll. Also da gibt es dann, ist ja eigentlich eine auskomponierte Musik, aber trotzdem gibt es da dann irgendwie noch Anpassungsmöglichkeiten. Während des gesamten Stückes treten immer wieder Soldaten auf, die in ihrer Gesamtheit im Libretto als Repressionsmaschine bezeichnet werden. Diese Repressionsmaschine erscheint auf der musikalischen Ebene als eine bedrohliche Macht. Insbesondere im zweiten Teil von Algranzole ist auf der Bühne ein Ringen zwischen der Repressionsmaschine und den Aufständischen zu sehen. Sie ringen um die Aufteilung des Raums. Mal sind Solisten, Chor und Choreografen von Soldaten umringt, mal gewinnen die Aufständischen an Raum, den sie mit Bewegung füllen, mal stehen sich beide Lager als Blöcke gegenüber. Das ist wirklich auch eine tolle Sache zu verfolgen über das Stück, also durch das Stück hindurch, wie sich die unterschiedlichen, also die großen Klangkörper, das Orchester und der Chor auch immer wieder unterteilt werden in verschiedene Fraktionen, die auch gegeneinander antreten können, quasi wie jetzt, genau, auf der Bühne ist das dann sichtbar dadurch, dass Teile des Chors sind, die sind auch kostümiert als Soldaten aus den verschiedenen Epochen. Das heißt, auch hier gibt es quasi eine geschichtliche Art von Kontinuität, die so zur Darstellung kommt. Und auf der anderen Seite genau die Revolutionäre. Die treten physisch gegeneinander an und auf der klanglichen Ebene hat man auch so eine Art von, dass diese physische Anstrengung da ist, wenn zum Beispiel auch einzelne Gesangsstimmen sich gegen das Orchester durchsetzen müssen. Und dann gibt es einzelne Instrumente, in Alganzhol ist es ganz exponiert, die Pauke, also das ganze Schlagwerk, die dann aber auch immer wieder diese Melodie- oder Rhythmusfragmente aus Arbeiter- und anderen Kampfliedern aufnimmt und hörbar macht und somit dann auch wieder eine dramaturgische Funktion erhält. Also man kann sich vielleicht dann vorstellen, wie man hört schon mal von Ferne, irgendwie kommt dieser Demonstrationszug näher oder genau, also es ist so eine, auf eine Art von Untergründigkeit, klingt schon mal was an, wird wieder überstimmt, taucht wieder auf, wird stärker, der Chor kommt dazu und schwingt sich sozusagen zu wirklichen Streikliedern auf. Alganzhole verhandelt die Niederlage von revolutionären Anläufen in der Geschichte. Es wirft die Frage auf, wie umgehen mit dem Verlust und dem Schmerz, wie weitermachen trotz der verlorenen Stellung. Die Montage der verschiedenen revolutionären Situationen spitzt sich dabei auf eine wichtige Auseinandersetzung der damaligen Gegenwart zu, den Kampf um Kuba. Die verzweifelte Situation der Gegenwart und aufblitzende Momente der Vergangenheit beleuchten sich gegenseitig. Manchmal, geweihte Hände, schreien dort, wo unser Mund trunken stets euch küssen könnte, einer Kette eisenrund, und der Sinn will es nicht fassen, wenn sie euch dann ungeniert Engelshände bluten lassen, bis die Bräune ihr verliert. Eine wichtige Situation im zweiten Teil von Alganzhole ist die Erschießung der Brechtschen Mutter und die vollkommene Niederlage der Revolution. Dies ist ein Verweis auf die russische Revolution von 1905. Doch dieser Moment motiviert die Akteure der anderen Zeitebenen erst recht zum Aufstand. Und so gibt es eine Wiederkehr, eine Fortdauer der Mutter. Im Stück wird die kubanische Revolution als Fortsetzung der Revolution von 1905 impliziert. Und so ist das Gegeneinanderantreten von Repressionsmaschine und aufständischer Menge doch ein Patt. Die Soldaten kehren dem Publikum den Rücken zu, während die eingekreiste Menge die Hände dem Publikum entgegenstreckt. In jedem Moment könnte die Menge die Grenze des Bühnenraums in Richtung Publikum überschreiten. Aber es kommt nicht zu diesem Moment. Die Spannung wird aufrechterhalten. Was in der außerkünstlerischen Wirklichkeit bisher nicht geschafft wurde, kann das Geschehen auf der Bühne nicht imaginär erfüllen. Das Stück und diese Sendung enden mit einer Frage. Wo ist die Zukunft, die wir gestern sahen? Und mit einer Feststellung. Eine Spur bleibt unausrottbar. Zuletzt mit einer Aufforderung. Also kämpfen wir. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge mit einer Einführung in das Stück Al Gran Sole Carico d'Amore von Luigi Nono. Zu Wort kam Irene Lehmann, die ein Buch über das Musiktheater von Luigi Nono geschrieben hat. Dieses Buch ist in der Sinfonia-Reihe des Wolke Verlags erschienen. Zu hören waren Aufnahmen von der Aufführung des Stücks durch das Staatsorchester Stuttgart von 2001. Das Libretto von Al Gran Sole ist einigermaßen günstig antiquarisch zu erwerben. Als Sprecherin und als Sprecher waren zu hören Tina Klatte und Mümmel. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas.